Deutschlandfunk. Kulturfragen. Seit es die Datenautobahnen ins World Wide Web gibt, wird auch über Öffentlichkeit und Privatheit und über Sicherheit im Netz diskutiert. Zwei Ereignisse haben die Debatte in dieser Woche befeuert. Google Street View ist in Deutschland gestartet und auf großes Interesse der Netzbesucher gestoßen. Und das soziale Netzwerk Facebook hat angekündigt, künftig auch elektronische Post, SMS, Chat oder E-Mail auf der eigenen Plattform zu ermöglichen. Beides wirft neue Fragen in Bezug auf den Datenschutz auf, denn den Internetriesen Google, Apple, Facebook und Co. geht es um Aufmerksamkeitswerte und damit um Werbekunden. Zum anderen vollzieht sich die technische Entwicklung schneller als die kulturwissenschaftliche oder philosophische Begleitung des Prozesses. Gert Lovink gehört zu den prominentesten Internettheoretikern. Er leitet das 2004 von ihm mitbegründete Institute of Network Cultures an der Universität von Amsterdam. Über die Bedeutung der neuen Entwicklung bei Facebook für die Netz- und Kommunikationskultur sprach Gert Lovink mit Karin Fischer. Gert Lovink, der Facebook-Frontalangriff auf den Internetriesen Google hat in dieser Woche einigen Wind verursacht. Im Wesentlichen geht es darum, dass Facebook unter eigener Oberfläche künftig auch E-Mail-Verkehr, Chat und SMS laufen lassen will. Und weil Facebook ein soziales Netzwerk ist und eine 500 Millionen Mitglieder hat, wird das vor allem als massiver Angriff auf Google gewertet. Google Mail und Yahoo haben zusammen 460 Millionen Kunden. Wie sehen Sie das? Zuerst muss man sagen, dass wir eigentlich hier hauptsächlich über den amerikanischen Markt reden und dass man es aus globaler Sicht, dass es doch ein bisschen anders ist. Zum Beispiel, wenn man das aus europäischer oder asiatischer Sicht sieht, gibt es doch auch andere große Firmen, die da richtig mitmischen. Aber klar, ich meine, wir genießen auch diese Wettkämpfe. Es geht eigentlich um Konkurrenz in Märkten, wo eigentlich diese Monopole sehr, sehr groß geworden sind in kurzer Zeit. Und natürlich gibt es da eine Spannung, ne? Auf der einen Seite sind es Monopole und trotzdem gibt es doch noch Konkurrenz. Sie saßen vor ein paar Tagen noch mit einem Vertreter von Google zusammen. Hat der diese Entwicklung auch als Kriegserklärung gewertet oder nur als so etwas wie eine Scheinattacke? Nein, ich glaube, dass Google dieser Angriff von Facebook durchaus ernst nimmt und auch ein bisschen überrascht ist. Eigentlich geht es erst vor kurzem um diesen Wettkampf der Giganten, der Internet-Titanen. Vorher haben sie sich wirklich in anderen Richtungen entwickelt und haben die eigentlich kaum miteinander zu tun gehabt. Es ist erst durch die enorme Anzahl und Wachstum von Facebook, dass Google wirklich angefangen hat, sich zu überlegen, ob es hier um eine Konkurrenz geht. Eigentlich geht es hier um die Frage, wie viel Zeit die Leute verbringen auf welche Webseiten. Und das steht dann in Verbindung mit Werbung und Werbeeinnahmen. Ja? Und was man sieht, ist, dass immer mehr Leute immer mehr Zeit auf diese Social Networking Sites verbringen und weggehen, also von anderen Seiten, sprich Online-Dienste, die zum Beispiel Google anbietet. Sie haben vorher darauf angespielt, dass bisher diese Internet-Giganten Apple, Google und Facebook sozusagen verschiedene Felder besetzt haben. Also Apple hat eine geschlossene, designte Internetwelt angeboten. Google sagt, ich kann euch alles liefern. Und Facebook hat sozusagen die zwischenmenschliche Kommunikation revolutioniert. Diese Unterschiede sollen nun eingeebnet werden durch einen so einen neuen Dienst. Und interessant ist ja, dass Google vor nicht allzu langer Zeit etwas ganz Ähnliches schon entwickelt hat, nämlich Google Wave. Auch da wollte man die digitale Welt auf eine Plattform, auf einen Dienst vereinigen. Und das ist schiefgegangen. Ja, ich glaube auch, dass solche Integrationsversuche von einer Großzahl von doch recht unterschiedlichen Funktionen, dass es nicht taugt und auf lange Sicht nicht funktionieren wird. Warum? Warum? Weil die Menschen einfach Gewohnheitstiere sind. Natürlich macht es Sinn zu sagen, ja gut, also wenn wir das alles auf eine Oberfläche bringen, das ist doch viel einfacher für die Leute. Aber die Leute benutzen nun mal bestimmte Dienste aus irgendeinem Grund. Es ist ziemlich schwierig zu sagen, na gut, geh alle einfach weg, zum Beispiel bei Facebook und nimm deine Freunde mit, mach das Gleiche woanders. So einfach ist es nicht. Und in der Diskussion hier in Amsterdam, wo ein Buch vorgestellt wurde über Google, auf Niederländisch geschrieben von Peter Osthorn, ging es auch um diese Fähigkeit, die es eigentlich geben sollte. Und Google sagt dann, ja, wir sind sehr dafür, dass Leute alle Informationen, alle Daten, E-Mail-Adressen und so weiter mitnehmen können. Das heißt, auch weggehen können natürlich von Google. Davon sind sie sich sehr bewusst. Zu dieser Freiheitsphilosophie von Google kommen wir noch. Aber noch ist das nicht möglich. Und ich glaube, das ist auch nicht derzeit so im Interesse von Google. Komischerweise hat es da ein ganz kleines Treffen gegeben Mitte Juli, irgendwo eine ganz kleine Konferenz in Portland, Oregon, wo Google, Facebook, aber auch die anderen, die neuen Konkurrenten sowie Diaspora und andere sich getroffen haben und genau darüber geredet haben. Und der technische Begriff dafür ist Open Graph, also die Möglichkeit, alle Daten mitzunehmen. Aber noch funktioniert das nicht. Also die Rechnung bei Facebook geht ja offenbar so, 350 der 500 Millionen Facebook-Kunden verschicken auch heute schon Nachrichten oder nutzen diese Plattform das soziale Netzwerk zum Chatten. Da hat es natürlich einen gewissen Charme, wenn ich für die normale E-Mail nicht erst den Dienst wechseln muss. Ja, aber das Problem da ist natürlich, dass man nicht genau weiß, was reinkommt. Man weiß nicht, wer dich genau adressiert. Wenn man unter sich ist, funktioniert sowas hervorragend. Das Gute an E-Mail ist natürlich, dass es weit darüber hinausgeht. Und zum Glück leben wir in einer offenen Gesellschaft, wo wir also Fremde kontaktieren können. In diesem Facebook-Bereich ist das ja nicht der Fall. Da kann man sich effektiv absondern. Trotzdem, wenn wir einen kleinen Schritt zurückgehen wollen, denn die Zeit, in der wir mit einem tragbaren Telefon, hierzulande Handy genannt, einfach nur telefoniert haben, ist ja noch gar nicht so lange vorbei. Inzwischen ist das iPhone oder das Smartphone eben auch Navigationsgerät, Museumsführer oder eben E-Mail-Postfach geworden und Handyfotos lassen sich mit ein paar Klicks auf die eigene Facebook-Seite stellen. Künftig können wir über Handy ganz bestimmt auch einkaufen oder die Heizung bei uns zu Hause höher drehen. Ist nicht jetzt einfach das lange angekündigte Zeitalter der Konvergenz aller Medien oder zumindest der Verbreitungswege einfach angebrochen? Ja, technisch ist das schon lange der Fall, aber wir reden ja hier nicht über technische Möglichkeiten, sondern über große wirtschaftliche Interessen von verschiedenen Firmen und vielleicht, sagen wir mal aus europäischer Sicht, der Sicht von Brüssel, vielleicht auch über Regulierung. Ja? Es sind ja alle Medienfirmen. Es gibt sehr viele Leute, die sich Sorgen machen über ihre Privatsphäre und so weiter. Konvergenz ist ein technischer Begriff, aber es geht nicht um Technik hier. Alles ist möglich. Sehr, sehr viele Firmen, aber auch Behörden lassen sowas nicht zu. Sie haben die ökonomische Dimension angesprochen, jetzt schon mehrfach. Diese schöne Welt bei Facebook soll ja vor allem eine schöne Welt auch für Werbekunden sein, die heute schon auf den User zugeschnittene Angebote machen. Das Ganze lässt sich aber offenbar noch nicht wirklich in satte Gewinne ummünzen. Wo liegt die Gefahr bei dieser Datensammelwut, dass das so eine Art Datengrab ist, wo wir nicht wissen, wo was hingeht, über das keiner eine Kontrolle hat? Oder haben Sie Angst, dass sozusagen der Teufel irgendwann aus der Kiste springt? Ja, viele haben zu Recht gesagt, dass Google harmlos ist im Vergleich zu Facebook. Und bitte erklären Sie uns das nochmal. In dem Sinne kommt einiges auf uns zu noch, was diese Ökonomisierung der Privatsphäre angeht. Ich glaube, sehr viele Leute blicken da auch nicht so richtig durch, was Facebook da alles sammelt. Und sagen Sie es uns einfach nochmal. Was ist der große Unterschied zwischen der Facebook-Sammelwut und dem Google als ja auch sozusagen vorordnendem Anbieter? Also bei Google ist es doch so, dass sie wenigstens behaupten, dass sehr viel anonymisiert wird und dass die Auswertung viel, viel transparenter ist. Weil Google-Dienste sind recht abstrakt und sehr, sehr groß, was Mengen von Daten angeht. Bei Facebook aber sieht man, dass Facebook natürlich sehr, sehr daran interessiert ist, viel näher noch an uns dran zu kommen. Ja, und dabei geht es nicht so sehr um Millionen von Benutzern, sondern geht es da sehr, sehr spezifisch um Daten, die dich angehen. Und die kann man viel, viel schwieriger anonymisieren. Nun gibt es diese Diskussion um die Datenkrake oder Datenspinne Facebook ja auch schon länger. Und die Frage lautet natürlich, warum ist es für viele Menschen so viel einfacher und offenbar ja auch unproblematischer, wenn man jetzt nicht allen Unwissenheit unterstellen will, sich sozusagen im Netz zu entblößen und Dinge von sich preiszugeben, die man keinem Fremden erzählen würde, als es das in der Realität ist. Diese ja quasi Privatsphäre, die man vor allem in diesen sozialen Networking-Sites antrifft, ist auch in der Tat ein neues Phänomen, worüber auch, sagen wir mal, Geisteswissenschaftler, Medienwissenschaftler und so weiter noch nicht sehr viel wissen. Genau weil es eine Grauzone ist, ein Zwischengebiet zwischen privat und öffentlich. Im Internet vorher waren die Sachen, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren, waren sie doch viel mehr getrennt noch. Es gab eine Öffentlichkeit, da diskutierte man und dann gab es bestimmte ja, private Kanäle. So wie Chat, da wusste man, mit wem man redete, oder E-Mail. Und dieser Unterschied ist eigentlich langsam verschwunden. Und das Gute daran ist, dass Leute denken, dass sie wissen, mit wem sie reden. Aber das Problem dabei ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, zu verstehen, dass so viele andere Parteien, sei es Firmen, sei es Geheimdienste und so weiter, mitschauen, weil man davon erstmal nichts mitkriegt. Gut, wir wissen, dass Menschen sich anonym im Netz an andere wenden können, sozusagen unter einer versteckten Identität. Das ist aber noch mal was anderes. Gibt es denn schon signifikante Beispiele für diese realen Gefahren, die Sie jetzt genannt haben? Natürlich. Es gibt überall Webseiten im Internet, wo die Leute sich versammeln, die ihren Job verloren haben über Facebook, weil sie irgendwas gesagt haben über ihren Boss und andere haben das rausgefunden, weitergeleitet und so weiter. Ja, das kommt immer mehr vor. In der Tat ist es so, dass gerade nach den 9.11., sagen wir mal vor 8-9 Jahren etwa, dass langsam dieser Anonymitätskult verschwunden ist. Das Problem ist aber, dass sehr, sehr viele Millionen, Hunderte von Millionen von Leuten das noch nicht so richtig verstanden haben, dass diese Idee, dass man im Internet sich anonym bewegt und so weiter, eigentlich keine Realität mehr ist und dass es sehr leicht ist, herauszufinden, wer du eigentlich bist und wo du wohnst und so weiter. Sie haben gesagt, das ist noch eine Aufgabe für Kulturwissenschaftler und Geisteswissenschaftler. Wie müssen wir philosophisch, kulturell, aber auch eventuell politisch mit solchen Dingen umgehen? Erstens ist es wirklich so, dass sehr viele Journalisten, aber auch Politiker und sogar auch Wissenschaftler in meinem Bereich nicht richtig mitkommen. Diese Entwicklung gehen einfach zu rasch und es entstehen neue Phänomene und wir können einfach nicht richtig verstehen mit den alten Begriffen und vielleicht auch mit der alten Ethik der Medien von gestern, wie wir also diese neue Verhaltensweisen im Netz zu beurteilen haben. Und es gibt einen Überfluss, eine Überproduktion von neuen Konzepten, neuen Plattformen und neuen Praktiken, die also innerhalb von Monaten oder manchmal sogar noch kürzer von Millionen benutzt werden. Darüber, worüber wir hier in diesem Gespräch reden, das sind auch wieder Entwicklungen, die sich erst in den letzten Monaten oder so vorgetan haben, nicht? Wie beurteilen Sie persönlich diese Entwicklung? Ich höre da jetzt eine gewisse skeptische Haltung heraus. Ja, skeptisch unsere eigene Unfähigkeit gegenüber, ja. Das Problem ist wirklich, wie können wir mithalten, wenn solche Kommunikation sich in Echtzeit abspielt und die Entwicklungen selbst auch nochmal ganz, ganz schnell gehen. Also wir kommen da nicht hinterher und das braucht ein bisschen Zeit. Und im Internet gibt es also keine Zeit. Da ist es wurscht, ob die Gesellschaft, die Institutionen, die Gesetze mitkommen oder nicht. Weshalb man ja auch auf einen gewissen Sittenverfall im Netz aufmerksam macht, weil natürlich dieser eine Schritt zurück, diese Reflexion in einem Medium wie dem Internet-Chat so nicht stattfinden kann. Aber lassen Sie uns nochmal zu Facebook zurückkehren und zu dieser neuen Erfindung, wenn das Netz, also das soziale Netz, irgendwann mal gleichbedeutend mit zum Beispiel Facebook sein sollte, unabhängig davon, ob wir auf Speichern oder in Wolken kommunizieren, dann bedeutet es doch zunächst einmal vielleicht die wirklich totale Vernetzung des Menschen, was viele inzwischen wirklich ebenso skeptisch sehen wie diese totale zeitliche oder mediale Verfügbarkeit, die damit einhergeht. Der Mensch ist sozusagen nur noch das Medium. Ja, aber bei Facebook geht es doch vor allem darum, dass diese Firma versuchen muss, uns da so lange wie möglich da drinnen zu halten und eine sehr, sehr komfortable Atmosphäre kreieren muss. Und bisher ist das gut gelungen, aber man muss einfach sehr genau schauen, was die jungen Leute machen. Halten sie sich noch in Facebook auf oder nicht? Ist das noch wirklich deren Medium oder nicht? Und diese Gleichsetzung, worüber Sie reden, die trifft man eigentlich überall an. Aber das Problem ist natürlich, das bewegt sich die ganze Zeit von einem Plattform zum anderen. Und das ist ja das Spannende an der Geschichte. Und darum wissen wir auch nicht, wie diese ganze Internetgeschichte ausgeht. Wir wissen auch nicht, welche neue Firmen sich andienen und worüber wir in ein Jahr reden. Aber die Grundtendenz ist klar, das Netz kommt immer näher an uns dran. Vor allem über diese Smartphones. Wir gehen nicht mehr zum Computer. Der Computer wird auch nicht mehr, sagen wir mal, assoziiert mit Büros. Die ganze Assoziation von Computer mit Bürokultur ist dabei zu verschwinden. Man nimmt es mit im Bett, in der U-Bahn, in der Bahn, genau. Überall. Mhm. Ja? Sie haben das ja richtig erkannt. Ich bin von den Diensten über unser beider Gefühl von Skepsis beim Thema Kommunikation der Zukunft gelandet. Wir Radioleute wissen ja, warum Klang so wirksam ist. Man kann ihn nämlich nicht abstellen. Der Mensch kann nicht nicht hören. Wenn Sie die Smartphones erwähnt haben, diese Push-Dienste bei den Mobiltelefonen funktionieren ein bisschen so ähnlich. Sie schicken Nachrichten direkt aufs Display und man müsste sich fast schon taub und blind stellen, um davon nicht angesprochen zu werden. Das meine ich. Das sind Themen, über die man sozusagen die philosophische Dimension dieser Kommunikation der Zukunft noch weiter besprechen kann. Was Sie da ansprechen, ist die Kunst, diese neuen Medien zu meistern. Und ich glaube, viele Leute sind da überfordert. Aber ich denke auch, dass es einfach noch ein paar Jahre dauert, bevor wir so richtig verstehen, wie man das Ganze abschaltet oder eine gewisse Zeit damit verbringt und es dann wieder vergisst. Es gibt, denke ich, durchaus Möglichkeiten, damit umzugehen und das in den Alltag einzubauen. Und früher hat man gesagt, naja gut, also dann kann man das einfach abschalten und weglegen. Das wird natürlich immer schwieriger, weil das Gerät dient zum Beispiel auch dafür, dass wir uns besser orientieren können in der Stadt. Zum Beispiel, es hilft uns dabei, genau, bestimmte Orte auffindbar zu machen und so weiter. Also es kommt immer näher an uns dran. Aber ich denke, die Kommunikationsfunktionen kann man durchaus ignorieren oder abschalten. Es kommt immer näher an uns dran. Die informationelle Selbstbestimmung steht womöglich bei nicht sehr mediengeschulten Menschen eventuell auf dem Spiel. Natürlich kann man sagen, es wird sich eine Art Parallelentwicklung zur Slow-Food-Bewegung entwickeln, die lautet, wir gehen einfach nicht mehr dran. Trotzdem, wie sieht Ihrer Meinung nach die kommunikative Zukunft aus in dieser Hinsicht? In Überforderung oder in praktischer Einhegung dieser Probleme? Natürlich ist es so, dass, sagen wir mal, die Welt von Printmedien, Radio, Fernsehen, Film, Verlage, die tun sich ja relativ schwer. Und ein großes Teil der Zeit verbringen wir einfach damit, zu schauen, wie diese Welten aufeinander prallen. Aber ich denke, vor allem für die Jugendlichen, also für die Mehrzahl der Benutzer, ist das nicht so interessant. Das ist nur interessant für die Leute, die vielleicht noch in der Vor-Internet-Zeit aufgewachsen sind oder die bestimmte Wirtschaftsinteressen haben. Für die Großzahl der Benutzer sind solche Überlegungen nicht sehr ernst zu nehmen. Man versteht schon, ja, natürlich, es gibt da institutionellen Interessen und die gehen sehr schwer zusammen. Das interessiert eigentlich nur die, die ja darin vielleicht beruflich tätig sind. Und deswegen bin ich selbst immer ein bisschen skeptisch, immer wieder zu lesen, was Journalisten und Blogger zum Beispiel voneinander halten. Das ist jetzt die sehr pragmatische Ansicht über die Netzwelt. Sie haben allerdings selbst vor einigen Jahren schon gesagt oder gefragt, nach dem Surfen und Shoppen kommt diese eine Frage, was machst du da? Lebst du schon oder wirst du gelebt? Das zielt ein bisschen auf die Tatsache, dass ich sozusagen den Beweis meiner Existenz an Google oder Facebook delegiere, weil ich nur hier oder vermeintlich nur hier Spuren hinterlasse oder vermeintlich nur noch diese Spuren im Netz überhaupt zählen. Das führt zu der Frage, wie das den Begriff vom Individuum verändert, den wir ja jetzt immerhin schon ein paar Jahrhunderte kultiviert haben. Ja, aber ich denke auch, dass über viele Diskussionen, so wie wir sie hier führen, auf den Schulen, dass wir durchaus verstehen werden, wie wir diese Sache effektiv eingrenzen können und uns eigen machen können. Also man redet ja auch nicht ständig über Drogensüchtigen, wenn wir über Wein reden. Also natürlich, es gibt diese Phänomene, dass man davon nicht wegkommt, dass man nicht weiß, wie man das ausschalten kann, dass man sich überfordert fühlt. Aber ich bin mir sicher, dass sehr viele herausfinden werden, dass man etwas effektiv dagegen machen kann. Und die Anbieter selbst, die sind davon im Moment noch nicht bewusst, weil sie sehr, sehr nah auf der Haut sind von den Benutzern. Es ist in deren Interesse auch, dass wir das Ganze nicht in die Ecke schmeißen, sondern dass wir irgendwie ja Kunde bleiben, nicht? Wenn wir nochmal zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen, wie würden Sie das beurteilen, was wir im Moment erleben? Ist das einfach nur der nächste Schritt in einer technologischen Entwicklung oder ist das eine kleine Medienrevolution, so mal von ganz weit oben drüber geguckt? Nein, das ist schon ein sehr großer, sagen wir mal, Kulturwandel. Und das Leben wird immer informationalisiert, ne? Es wird von Information durchdrungen. Und nicht nur das, wir selbst sind auch ständig aufgefordert und werden eigentlich auch verführt, selbst Informationen abzugeben. Also ich glaube, worüber wir geredet haben, hat doch immer wieder diesen Anklang, dass Informationen auf uns zukommt. Mhm. Die neuen Medien jetzt sind natürlich davon geprägt, dass sie immer uns einladen zu partizipieren. Immer, egal was wir machen, ob wir zur Bäckerei gehen oder ja, ins Kino, überall werden wir aufgefordert, etwas zu sagen, etwas hinzuzufügen, weil die Firmen, die dahinter stecken, genau davon leben. Also die Informationsgesellschaft ist eine, in dem die Online-Bürger selbst total mitmachen. Und man kann auch sagen, dass sie selbst daran schuld sind. Früher war Kommunikation und Konsumption irgendwie was Getrenntes. Heute hat man fast das Gefühl, Kommunikation und Konsum ist ein und dasselbe. Ist das es vielleicht, was uns erschreckt, obwohl wir alle freiwillig dabei mitmachen? Ja, aber wir kriegen es nicht so richtig mit. Ich glaube, wenn wir reden über Kommunikation als Form von Konsumverhalten, dann ist das doch noch eine recht neue Einsicht, denke ich. Und wir müssen da komplett umdenken, sozusagen. Ich habe das gerade nochmal versucht, auf den Punkt zu bringen. Wir produzieren Informationen. Und umso mehr wir produzieren, umso besser funktioniert Google, weil wir dann besser suchen können, umso besser funktioniert Facebook, weil Facebook dann besser rausfinden kann, wo meine Präferenzen sind, mit wem ich rede, worüber ich rede. Und dieser Profilzwang, die finde ich interessant. Und meiner Meinung nach geht es in die Richtung weiter und werden wir noch sehr viel zu sehen bekommen. In den Kulturfragen hörten Sie den Gründer des Institute of Network Cultures Amsterdam, Geert Lovink, über Facebook, Google und die Kommunikation der Zukunft. Im Gespräch mit Karin Fischer.